Taktmusik der amerikanischen Komponistin Gloria Coates beginnt. Music on Open Strings. Ihre erste Sinfonie hören wir hier in einer Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Elgar Howarth. Thank you. Musik der amerikanischen Komponistin Gloria Coates, die auch lange in München gelebt hat. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat hier gerade ihre erste Sinfonie, Music on Open Strings, gespielt. Die Leitung hatte Elgar Howarth. Befragung heißt das nächste Stück hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 für Klarinette und Streicher von Hans-Jürgen Bose. Wir hören eine Aufnahme mit dem Ensemble für Neue Musik Piano Possibile unter Christian Günther. Thank you. Befragung für Klarinette und Streicher von Hans-Jürgen Bose. Gespielt hat hier das Ensemble Piano Possibile unter Christian Günther. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Musik der Komponistin Isabel Mundry. Ihr Klavierkonzert Non Places ist im Februar 2013 im Rahmen der Musica Viva im Münchner Herkulessaal uraufgeführt worden. Wir hören den Mitschnitt mit Nicholas Hodges als Solist und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Emilio Pomarico. Thank you. Thank you. Thank you. Non Places. Ein Klavierkonzert von Isabel Mundry. Nicholas Hodges war der Solist und er wurde hier begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Emilio Pomarico. Als nächstes hören wir das BRSO unter der Leitung von Jürg Wittenbach mit Musik von Walter Zimmermann. Klinamen 1 bis 4 für 6 Orchestergruppen. Aufgenommen im Herkulessaal der Münchner Residenz im November 1998. Thank you. Thank you. Klinamen, 1 bis 4 für 6 Orchestergruppen. Musik von Walter Zimmermann, die hier interpretiert wurde, vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Jürg Wittenbach. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem Werk von Harald Genzmer. Sein Konzert für 4 Hörner haben wir für Sie in der Urfassung in einer Aufnahme mit einem Waldhornquartett aus den Reihen der Berliner Philharmoniker zusammen mit den Bamberger Symphonikern unter Michael Boder. Thank you. Thank you. Thank you. Gerd Seifert, Günter Köpp, Klaus Wallendorf und Manfred Klier waren die Solisten in diesem Konzert für vier Hörner und Orchester von Harald Genzmer. Und sie haben es hier gespielt zusammen mit den Bamberger Symphonikern unter Michael Boder.